entgegen. Du willst was bewegen. Unständig und verlegen. Immer dem Sturm entgegen. Sie ist real. Alles das Normale gilt und das Normal. Doch es gibt noch Menschen wie du, die sich wehren. Alter deutscher Kampfgeist wird wiederkehren.